Hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Björn Ulrich und in den letzten 8 Jahren habe ich hunderte von Leuten gecoacht, wie sie schnell und einfach Stress abbauen und Verspannung besonders im Rücken- und Nackenbereich lösen können. Ich selbst komme ursprünglich aus der Finanzbranche und hatte über 10 Jahre lang einen Schreibtischjob. Das heißt, ich habe den ganzen Tag vor dem Schreibtisch gesessen. Nach einiger Zeit stellte ich fest, dass ich immer gestresster wurde, dass ich immer mehr Schmerzen hatte. In meiner Hochphase war es so weit, dass ich wochenlang meiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen konnte, nicht mehr arbeiten gehen konnte, weil ich nicht 10 Minuten am Stück sitzen konnte. Da ich auch nach unzähligen Arztbesuchen und Besuchen bei Physiotherapeuten unter anderem nicht vorwärts kam, immer noch diese Schmerzen und diese Gestresstheit, diese Anspannung hatte, habe ich beschlossen gehabt, damals nach Indien zu gehen, um bei den weltbesten Leuten zu lernen, nämlich den Zusammenhang zwischen Körper und Geist, um zu erkennen, wie der Stress mit meinen körperlichen Schmerzen zusammenhängt und um mich dann davon befreien zu können. Dort wurde mir auf eine völligst für mich neue Art und Weise der Zusammenhang zwischen meinen Schmerzen und Stress, Verspannung und Anspannung erklärt, aufgezeigt, gelehrt und somit konnte ich mich schnell und einfach von meinen Leiden befreien, aber die Voraussetzung dafür war, dass ich diesen Zusammenhang erkannt habe. Und das ist, was ich jetzt mit Hingabe tue. Ich zeige Leuten Wege auf, wie sie mit einer Änderung der Sichtweise den Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele kennenlernen können, pragmatisch, in klaren Schritten, um so wieder erfolgreicher und schmerzfrei zu leben. Denn ich glaube, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein glückliches, ein erfolgreiches und ein gesundes Leben zu führen. Du wirst hier in diesem Kanal wöchentlich Anregungen bekommen und mindestens jede Woche einen sofort anwendbaren Tipp, wie du glücklicher, erfolgreicher, gesünder leben kannst und vor allen Dingen, wie du diese Maßnahme einfach umsetzen kannst. Wenn du auch nur einen Bruchteil von diesen Tipps und Anregungen durchführst, wirst du schnell merken, wie auch du dich einfacher und vor allen Dingen schneller entspannen kannst und dir wird der Zusammenhang zwischen der körperlichen und psychischen Anspannung wesentlich klarer. Ich freue mich, dich bei meinem nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Bis demnächst, Björn Ulrich.